Paw Patrol, Paw Patrol, die Helfer auf vier Pfoten. Wenn jemand Hilfe braucht, sind sie sofort bereit. Ryder und die Fellfreunde helfen in Schwierigkeit. Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma, Sky sind mit dabei. Paw Patrol, Paw Patrol, wir helfen auf die Schnellen. Paw Patrol, Paw Patrol, wir sind sofort zur Stelle. Kein Einsatz zu groß, keine Pote zu klein. Paw Patrol fällt stets was ein. Ein Anruf reicht, wir sind bereit. Whoa-oh-oh, Paw Patrol. Whoa-oh-oh, Paw Patrol. Ein großer Meteorit aus dem Weltall ist in die Abenteuerbucht gestürzt. Er besitzt geheimnisvolle Kräfte, denn immer wenn er zu glühen beginnt, sendet er einen Blitz aus, der allen, die von ihm berührt werden, ganz besondere Kräfte verleiht. So wie der Paw Patrol. Die Superhunde, der Sternschnuppenregen. Seit einiger Zeit gab es in der Abenteuerbucht eine Sternwarte. Ich freue mich schon riesig auf den Sternschnuppenregen. Sie stand oben auf Jakes Berg und verfügte über ein großes Teleskop, durch das die Fellfreunde so oft wie möglich die Sterne beobachteten. Ich mich auch! Das wird ein richtiges Sternschnuppenfeuerwerk! Und das konnten alle Bewohner der Abenteuerbucht kaum noch erwarten. Und von Jakes Berg haben wir die allerbeste Sicht auf den Sternschnuppenregen. So wie Bürgermeisterin Gutherz. Ja, natürlich, Henrietta, und aus meiner Handtasche auch. Die Vorbereitungen für das große Ereignis liefen auf Hochtouren. Marshall und Rocky sind fleißig und machen das Teleskop sauber. Fertig, jetzt ist es Blitze. Aber da kugelte Marshall auch schon die Feuerwehrleiter herunter, auf der er stand. Nichts passiert. Ups, Entschuldigung, Rocky. Marshalls Wasserdüsen hatten nämlich den wasserscheuen Rocky getroffen. Ich bin hier, um das Teleskop sauber zu machen, nicht mich. Ein Übertragungswagen des Fernsehens kam angefahren und hielt neben der Sternwarte. Aussteigen, Kater Kian, wir sind da. Miau. Kater Kian war ein kleines, hellbraunes Kätzchen mit großen grünen Augen. Und sieh nur, die Paw Patrol ist auch schon da. Das wird der tollste Bericht aller Zeiten. Im Handumdrehen war alles für den Fernsehbericht vorbereitet. Hallo, hier ist wieder eure Tilly täglich. Heute berichte ich von der Sternwarte in der Abenteuerbucht. Sehen Sie nur Captain Tollpatsch! Bürgermeisterin Gutherz war ein großer Fan der Reporterin. Oh, das ist doch Tilly von den Abendnachrichten! Die musste sie natürlich sofort begrüßen. Tilly! Oh, wir sehen Sie jeden Abend im Fernsehen. Bürgermeisterin Tollpatsch und Captain Gutherz. Oh, wir freuen uns, Sie persönlich kennenzulernen. Danke. Ich bin hier, um über den spektakulären Steinschlag aus dem Himmel zu berichten. Eine Sensation. Aber die merkwürdigen Meteoritenbrocken sind aus Metall und Stein. Miau, miau, miau, miau, miau, miau. Der kleine Kater hob seinen Kopf. Nicht jetzt, Kater Kian. Schade, dass die Sternschnuppen so weit weg vom Himmel fallen. Ich würde zu gerne mal eine aus der Nähe sehen. Wir haben hier bei uns ein Stück davon. Einen Meteoriten. Stimmt's, Ryder? Ja, er verleiht den Superhunden ihre Superkräfte. Ich habe über alle Superhunde-Rettungsaktion berichtet. Ja. Wir haben noch Zeit, bevor es Sternschnuppen regnet. Wollen Sie sich unseren Meteoriten mal ansehen? Und wollen Sie auch unsere Zentrale sehen? Oh ja, gern. Das ist total spannend. Willst du mitkommen? Ja. Natürlich wollte Kater Kian das. Was für eine Frage. Die Reporterin war von der Einsatzzentrale der Fellfreunde begeistert und schaltete ihre Kamera ein. Hallo, hier ist wieder Tilly täglich. Ich bin in der Zentrale der Paw Patrol, wo wir gleich einen Blick auf den Meteoriten werfen. Geht sofort los! Der Meteorit lag im Inneren des Turms, verborgen hinter einer geheimen Klappe, die sich nun langsam zur Seite schob. Wow, das kriegt ihr nirgendwo anders zu sehen. Dieser Meteorit verleiht den Superhunden ihre Superkräfte. Miau. Kater Kian war genauso beeindruckt wie sein Frauchen. Tut mir leid, Katzenhaarallergie. Dagegen konnte Chase leider nichts tun. Weißt du was, Kater Kian? Ich glaube, es ist besser, wenn du im Auto wartest und ein Nickerchen machst. Ich bin bald wieder da. Schneller als ihm lieb war, fand sich der Kater im Übertragungswagen wieder. Ich zeige Ihnen erstmal meine Werkstatt im Erdgeschoss und dann fahren wir nach oben. Klingt spannend. Kaum waren Ryder, Chase und Tilly fort, stieß Kater Kian die Autotür auf. Ha! Er dachte gar nicht daran, allein zurückzubleiben. Auf leisen Pfoten sprang er aus dem Wagen, schlich zur Zentrale hinüber und dann in den gläsernen Fahrstuhl, der ihn direkt zu dem Meteoriten brachte. Mit aller Kraft stemmte er sich dagegen. Doch der Stein aus dem All bewegte sich nicht von der Stelle. Enttäuscht schlug Kian mit einer Pfote dagegen. Ein kleines Stück brach ab, flog dem Kater in den Mund und legte sich über einen seiner Vorderzähne. Na sowas! Warum leuchten denn meine Pfoten? Und ich kann plötzlich sprechen! Aufregend! Übermütig sprang er hin und her und auf und ab und stürzte dabei aus der geöffneten Klappe. Ja! Und fliegen kann ich auf einmal auch! Kater Kian landete sicher am Boden. Ich bin gespannt, was ich noch alles kann. Zu seiner Überraschung waren das ziemlich viele Dinge. Er war schnell, stark und noch einiges mehr. Das gibt's doch gar nicht. Alles, was die Hunde können, kann ich auch. Aber ich werde Tilly zeigen, dass ich sogar noch viel, viel mehr kann als die Superhunde. Die Besichtigung der Einsatzzentrale war in vollem Gange, als der Kater sich leise anpirschte. Deine Werkstatt hat mich schon mal vom Hocker gehauen. Ich bin sehr gespannt auf den Rest dieses super tollen Turms. Ich wusste gar nicht, dass Tilly Türme so gut findet. Ich baue einen viel größeren für sie. Dann vergisst sie hoffentlich die Superhunde und berichtet stattdessen über was viel, viel Besseres. Mich! Langsam wurde es dämmerig und die Sonne ging bereits unter, als Alex ungeduldig in den Lieferwagen von Herrn Pfeffer sprang. Komm schon, Opa, wir müssen los, sonst verpassen wir noch den Sternschnuppenregen. Sein Großvater gab Gas. Und darauf hatte der Kater mit den Superkräften nur gewartet. Keiner ist mehr in der Stadt. Alle sind auf dem Berg, weil sie den Sternschnuppenregen sehen wollen. Das heißt, ich habe Zeit, Baumaterial für meinen Turm zu sammeln, der viel, viel höher wird als der von den Superhunden. Kians grüne Augen funkelten, als er den großen Becher auf dem Dach des Restaurants von Herrn Pfeffer entdeckte. Die Superhunde haben keinen Riesenbecher in ihrem Turm. Blitzschnell wirbelte er hinauf, streckte seine Glühpfoten aus und hob den Riesenbecher mit seinem Superwerkzeug einfach hoch. Als nächstes war der Rathausturm samt Glocke an der Reihe. Und so ging es weiter und weiter. Kia nahm alles mit, was ihm gefiel. Auch Bürgermeister Besserwisser aus dem Nachbardorf war mit seinen Chaoskätzchen in der Abenteuerbucht unterwegs. Bürgermeisterin Gutherz wird doch bestimmt nichts dagegen haben, wenn ich ein paar meiner Tulpen gegen ihre eintausche. Nicht wahr, Kätzchen? Seine Tulpen waren nämlich verwelkt und ließen die Köpfe hängen. Was? Doch als sie an den Gleisen vorbeikamen, die zum Bahnhof führten, sowas! Riss der Bürgermeister plötzlich die Augen auf. Super Werkzeuge! Was tat das Kätzchen schräg vor ihm denn da mit den Schienen? Superkräfte! Es bog sie. Einfach hoch. Super, Kätzchen. Warum könnt ihr sowas nicht? Bürgermeister Besserwisser sprang von seinem fahrenden Katzenkorb und ließ die Chaoskätzchen heraus. Dann lief er zu der fremden Katze hinüber. Was hast du denn vor? Was ich vorhabe? Ich baue etwas. Entschuldigung, ich wollte nicht... Ah, du kannst sprechen? Du kannst sprechen? Natürlich kann ich sprechen. Und ich kann noch viel, viel mehr. Kater Kian brach einige Bahngleise ab und wirbelte sie durch die Luft. Eine sprechende Katze mit Superkräften? Wenn ich mich kurz vorstellen darf, Bürgermeister Besserwisser aus der wunderschönen Nachbarstadt. Ich könnte einen Superkatzengehilfen wie dich für meinen Tulpentauschstreich gebrauchen. Einen Gehilfen? Entschuldigung, aber ich bin hier der mit den Superkräften. Du kannst gern mein Gehilfe sein. Also gut. Was baust du denn überhaupt? Einen ganz besonderen Kratzbaum? Eine Katzenbehausung? Doch nicht sowas. Ich baue einen Turmhuhn. Turm, der viel höher ist als der von der Paw Patrol. Oh, du meinst, wir zwei bauen einen Turm, der höher ist als der von der Paw Patrol? Das gefiel dem Bürgermeister mehr als gut. Und wie heißt du, Partner? Wie heißt du, Partner? Hör auf damit. Oder bist du etwa ein Supernachmacher? Supernachmacher, das ist es. Ab sofort bin ich nicht mehr Kater Kian. Ab sofort nenne ich mich Superkater. Oh, ich will auch so einen coolen Supernamen wie du. Na gut, dann heißt du ab sofort Nachmach. Kapitän, Nachmach-Boss? Nachmach-Mann? Nachmach-Bengel. Ein grauenvoller Name. Komm, Nachmach-Bengel, wir müssen einen Turm bauen. Nicht weit entfernt am Bahnhof trat der Postbote von einem Bein auf das andere. Jede Minute muss der Zug mit meinen wichtigen Eilsendungen hier eintreffen. Ungeduldig schaute er durch sein Fernglas und erschrak fürchterlich. Irgendein Bösewicht hat die Bahngleise gestohlen. Und dieser Bösewicht brachte die Gleise mit seiner Superkraft gerade zur Einsatzzentrale. Hilfe! Wenn der Zug nicht rechtzeitig anhält, wird er entgleisen. Am besten ich rufe die Paw Patrol. Ryder, Chase und Tilly täglich waren auf ihrem Rundgang mittlerweile oben in der Zentrale angekommen. Und hier versammeln sich die Fellfreunde, wenn ein Hilferuf kommt. Oh, einen Moment. Hallo, Herr Postbote, was gibt's? Ryder, die Bahngleise sind kaputt und der Zug fährt gleich ein. Oh nein, wie konnte das passieren? Das weiß ich nicht genau, aber ich habe jemanden mit den Bahngleisen davonflitzen sehen, der super stark und super schnell war. Super stark und super schnell? Keine Sorge, Herr Postbote. Kein super Einsatz zu groß, keine super Pfote zu klein. Superhunde zur Zentrale! Ryder braucht uns! Sofort flitzten die Hunde hinüber in den gläsernen Fahrstuhl. Auch Marshall, der allerdings über seinen Futternapf stolperte. Marshall! Vorsichtig! Das heutige Spezialgericht heißt Super Marshall. Der Meteorit im Inneren des Turms begann zu glühen, als der Fahrstuhl sich in Bewegung setzte und von diesem Glühen wurde die ganze Zentrale erfasst. Der obere Teil öffnete sich und wurde zu einem Super-Einsatzturm. Dann übertrugen sich die geheimnisvollen Kräfte auf die Hunde, die plötzlich in ganz besonderen Einsatzanzügen steckten. So wie Ryder. Die Superhunde sind bereit für den Einsatz, Ryder! Danke, dass ihr euch so beeilt habt, Fellfreunde. In der Stadt gibt es einen neuen Bösewicht. Wir wissen nicht, wer es ist, aber wir wissen, dass er über Superkräfte verfügt. Wahnsinn, wer auch immer es ist, er ist super schnell. Und super stark, so wie ich. Ja, darum brauchen wir für diesen Einsatz Super Rubble. Du musst mit deiner Superstärke die Schienen wieder gerade biegen. Super Rubble ist der Retter! Und Super Rocky, du musst mit deinen Energiewerkzeugen die Schienen ganz schnell wieder zusammenbauen. Super Rocky rockt! Und Super Chase, du musst in der Zwischenzeit mit deiner Supergeschwindigkeit nach dem Superbösewicht suchen. Diese Superpfoten regeln das schon! Alles klar, die Superhunde legen los! Ryder schaltete die Düsen seines Raketenanzugs ein und stürzte sich von dem Super-Einsatzturm hinunter in die Tiefe. Rubble, Rocky und Chase dagegen hakten sich an einer glühenden Leine ein und sausten hinunter zu ihren Superfahrzeugen. Dann raste Chase direkt in die kleine Stadt, um den Bösewicht zu suchen, während Ryder, Rocky und Rubble geradewegs zu der Stelle fuhren, an der die Gleise fehlten. Was hat der Superbösewicht mit den Schienen gemacht? Nichts, was ich nicht wieder hinbiegen kann. Mit seinen Superkräften war es für Rubble ein leichtes, die Schienen zunächst einmal wieder gerade zu biegen. Und dabei wurde er sogar gefilmt. Hallo, hier ist wieder eure Tilly täglich. Heute berichte ich von der Bahnstrecke, die in die Abenteuerbucht führt. Oh, oh, da kommt der Zug ja schon. Rocky, bau die Schienen so schnell du kannst wieder zusammen. Rubble, wir müssen den Lokführer warnen. Alles klar! Sofort begann Rocky damit, die Gleise mit seinem Energiewerkzeug zu reparieren, während Ryder und Rubble dem Zug entgegenrasten. Sie müssen anhalten! Die Schienen sind kaputt! Oh nein, das schaffe ich nicht mehr rechtzeitig! Der Lokführer bremste so doll er konnte. Aber der Zug war trotzdem noch zu schnell. Ich krieg das hin! Rubble schleuderte den Haken seines Superfahrzeuges an den hinteren Teil des Zuges und zog, bis dieser langsamer und langsamer wurde. So verschaffte er Rocky genug Zeit. Das Gleis ist repariert. Alles okay, Rubble. Rubble löste den Haken wieder und der Lokführer die Bremse. Danke, Superhunde. Und dann erreichte der Zug auch schon sicher den Bahnhof. Tilly täglich umklammerte ihre Kamera. Ihr habt es mit eigenen Augen gesehen. Die Superhunde haben den Zug gerettet. Gut gemacht, Fellfreunde. Chase, schon eine Spur vom Superbösewicht? Ich bin ihm auf den Fersen, aber ich kann ihn nicht einholen. Er ist so schnell wie ich. Und er hat Sachen aus der Stadt mitgenommen. Ich frage mich, was er mit den Sachen vorhat. Ryder, bitte kommen. Direkt neben der Zentrale wird was Riesengroßes gebaut. Versuch rauszufinden, was es ist. Wir sind unterwegs. Superhunde zur Zentrale. Das Riesengroße war der Turm, den der Superkater im Handumdrehen errichtet hatte. Mittlerweile steckte er in einem lilafarbenen Einsatzanzug. Genauso wie Bürgermeister Besserwisser, der sich sehr wichtig vorkam. Haha, oh, da bist du ja. Wie findest du mein neues Kostüm? Ich bin der Nachmachmeister. Nachmachbengel, wenn Tilly sieht, was ich gebaut habe, dann vergisst sie bestimmt all diese nervigen Superhunde. Halt, stehen bleiben! Super Sky schwebte auf einem Superwirbel herbei. Aber das beeindruckte den Kater überhaupt nicht, der gerade einen Teil der großen Rutsche heranschleppte. Einer von diesen nervigen Superhunden. Leg das sofort hin! Das gehört dir nämlich nicht! Doch der Superkater warf die Rutsche einfach hoch, wow, fing sie in einem Windwirbel auf und brachte sie immer höher hinauf. Ryder, der Superbösewicht ist ein Superkätzchen und es hat dieselben Superkräfte wie ich. Nicht nur das. Seht her, Superkater hat einen viel, viel höheren Turm gebaut. Auf dem bereits Bürgermeister Besserwisser und die Chaoskätzchen warteten. Seht ihr das Kätzchen? Er ist höher als ein Hochhaus. Er ist ein himmelhohes Hochhaus. Schade, dass er keinen Meteoriten hat wie der Superturm. Einen Meteoriten? Nachmachbengel, das ist eine super coole Idee. Mein allerhöchster Turm aller Türme ist so hoch, dass ich einen Meteoriten vom Himmel holen könnte. Einen, der viel größer ist als der, den die Hunde haben. Und dann werde ich noch viel, viel mächtiger sein als sie. Und du verleihst deinem Gehilfen auch Superkräfte, oder? Vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Erwache den Turm, Nachmachbengel. Ich bin bald wieder da. Mit Supergeschwindigkeit raste der Superkater los und den Superhunden über den Weg. Wow, der Superbösewicht! Chase, verfolg den Kater. Wir müssen zur Zentrale. Mittlerweile war es fast dunkel. Der Sternschnuppenregen ist sicher bald zu sehen. Und oben auf dem Berg ging Bürgermeisterin Gutherz mit Captain Tollpatsch zur Sternwarte hinüber, wo sich die Bewohner der Abenteuerbucht bereits neben dem Teleskop versammelt hatten. Ist das nicht total aufregend, Henrietta? Ein Blitz tauchte neben dem Teleskop auf und es erschien... Was? Der Superkater. Ihr wolltet diesen Apparat nur dazu benutzen, um den langweiligen Sternschnuppenregen zu bestaunen. Aber ich benutze ihn dazu, um mir einen Meteoriten aus diesem Regen zu schnappen. Aus dem Weltraum. Der Kater riss das Teleskop einfach ab und flog auf einem Windwirbel davon. Alle waren sprachlos, bis Chase plötzlich neben ihnen bremste. Hat jemand die superschnelle, superböse Katze gesehen? Er hat sich unser Teleskop geholt und er will sich einen Meteoriten aus dem Weltraum schnappen. Oh nein, das muss ich Ryder sagen. Seht mal, Kätzchen. Bürgermeister Besserwisser stand immer noch auf dem Riesenturm. Von hier oben sieht man die Nachbarstadt. Und über ihm glitzerten die ersten Sterne. Oder zumindest fast. Aber da war der Kater auch schon wieder da. Mit dem Teleskop. Also Superkater, was ist unser Superplan? Mit diesem Teleskop finde ich den größten Meteoriten im ganzen Universum. Und mit diesem Magneten werde ich mir den riesigen metallhaltigen Gesteinsbrocken schnappen. Schnell befestigte er den Magneten auf dem Teleskop. Die Katze hat das Teleskop mitgenommen und will einen Meteoriten vom Himmel holen. Aber auch Ryder, Tilly und die Superhunde erreichten jetzt wieder den Turm neben ihrer Zentrale. Hallo, hier ist wieder eure Tilly täglich. In der Abenteuerbucht steht plötzlich ein riesengroßer neuer Turm. Tilly hat endlich meinen Turm gesehen, wenn sie erst meinen Meteoriten sieht. Gespannt schaute der Kater durch das Teleskop und entdeckte einen Meteoriten nach dem anderen. So klein, nicht groß genug. Bis ja! auf einmal ein ganz besonders großer erschien. Ich habe noch nie einen größeren Meteoriten gesehen. Sofort aktivierte er den Magneten, der den Meteoriten mit seinen Strahlen einfing und festhielt. Oh nein! Der Meteorit ist riesig. Er könnte die ganze Stadt begraben. Rocky, du musst mit deinen Energiewerkzeugen den Magneten auseinandernehmen. Super Rocky rockt! Rockys Energiewerkzeug schwebte zum Turm hinauf und schraubte den Magneten blitzschnell vom Teleskop ab. Energiewerkzeug, was soll ich denn jetzt nur tun? Aber das wusste der Superkater ganz genau. Er schraubte den Magneten mit seinem Superschraubenzieher nämlich einfach wieder an. Ryder, sie hat das gleiche Energiewerkzeug, das ich habe. Supergeschwindigkeit, Superstärke, Superwirbelkraft, Energiewerkzeuge? Sie hat dieselben Kräfte, die ihr Superhunde habt. Glaubt ihr Superhunde, dass ihr Superkater aufhalten könnt? Also ich kann euch nur raten, es nicht zu versuchen. Ryder, wenn sie dieselben Kräfte hat wie wir, wie wollen wir dann zu ihr raufkommen? Ich hab da schon eine Idee. Ryder nahm die Superhunde mit zum Eingang der Einsatzzentrale, vor der einige Fahrzeuge parkten. Begeistert sprangen alle hinein. Aber Ryder, wir können nicht am Turm hochfahren. Wer hat was von fahren gesagt? Ladet sie auf, Fellfreunde. Die Fellfreunde legten ihre Pfoten auf die Steuerung. Und sofort erhoben sich die Fahrzeuge in die Luft. Wahnsinn, Schwebeautos. Stark. Chase, Zuma, Sky, ihr lenkt die Katze ab. Marshall, Rubble, Rocky, ihr wartet auf mein Zeichen. Alles klar. Hierher, Miezekätzchen. Der Superkater stand immer noch oben auf dem Riesenturm neben dem Riesenbecher und allem, was er sonst noch mitgenommen hatte, als Sky, Chase und Zuma auf ihn zuschwebten. Uns erwischst du nicht! Ah, woher haben die Superhunde die tollen Schwebeautos? So eins will ich auch. Du kannst eins vom Boden aufsammeln, nachdem ich sie von meinem Turm gepflückt habe. Auf seinem Wirbelwind stürzte sich der Kater in die Tiefe. Aber die Schwebeautos waren zu schnell für ihn. Also kam der Bürgermeister ihm zu Hilfe. Eins ist rechts von dir. Nein, linke Seite neben dir. Nein, doch nicht hinter dir. Genau damit hatte Ryder gerechnet. Bürgermeister Besserwisser ist abgelenkt. Bauen wir den Meteoritenmagneten ab und los! Vergeblich versuchten die Chaoskätzchen, den Bürgermeister zu warnen. Ich habe keine Zeit für euch. Als Gehilfe muss ich mithelfen. Jetzt hatten die Schwebeautos den Superkater eingekreist. Kater, der Meteorit, den du vom Himmel holen willst, ist so groß, er wird die ganze Stadt begraben. Er wird die ganze Stadt begraben. Sobald ich den Riesenmeteoriten in meinen Pfoten habe, habe ich sogar noch viel größere Superkräfte als ihr Superhunde. Freu dich mal nicht zu früh. Rubble, Rocky und Marshall bauten nämlich gerade den Magneten ab. Wow! Wir haben es fast geschafft. Nur noch eine Schraube. Doch da traf Marshall auch schon ein Wasserstrahl. Was? Mit euch Superhunden bin ich leicht fertig. Immer schneller drehte sich der Wirbelwind und wurde zu einem mächtigen Sturm. So schnell! Wir müssen zurück in unsere Schwebeautos! In letzter Sekunde gelang es den Superhunden, ihre Schwebeautos zurück zum Boden zu lenken. Kein Hund drängt sich zwischen mich und meinen Riesenmeteoriten. Ihnen musste etwas einfallen. Schnell! Ryder, was sollen wir jetzt tun? Solange diese Katze dieselben Kräfte hat wie wir, können wir sie nicht aufhalten. Doch können wir, weil wir nämlich als Team zusammenarbeiten werden. Ja, wir sind ein Team. Wir halten zusammen. Genau! Marshall und Rocky klatschten sich ab. Wow. Und dabei geschah etwas Merkwürdiges. Die vereinten Pfoten geben uns neue Kraft. Ah, stimmt. Ich fühle volle Pfotenkraft. Aus dem Maul von Chase kamen mächtige Energiestrahlen, die fast Ryder erwischten. Das war unglaublich, Chase. Das tut mir leid. Ich weiß nicht, woher das kommt. Als du und Marshall euch abgeklatscht habt, habt ihr eure Superpfoten vereint und neue Superkräfte erhalten. Wirklich? Ich versuch's mal. Marshall schoss mit Supergeschwindigkeit senkrecht in die Luft und landete wieder. Mit dieser vollen Pfotenkraft brauche ich keine Leiter. Damit gelingt es uns, den Meteoriten und den bösen Kater aufzuhalten. Die Superhelfer mit vereinten Pfotenkräften legen los. Der Superkater ließ den großen Meteoriten nicht mehr aus den Augen. Gleich gehört der Meteorit mir. Du meintest wohl, gleich gehört er uns. Oh, ja, also wenn du mit uns mir meinst. Aber das Lachen verging dem Superkater, denn Marshall sauste an ihm vorbei. Vereinte Pfotenkraft! Und hatte Chase auf dem Rücken. Wieder kamen die mächtigen Strahlen aus Chase' Maul, trafen den Meteoriten und schleuderten ihn zurück ins All. Das war mein Meteorit! Du meinst unser Meteorit! Du meinst unser Meteorit! Sei nicht traurig, Partner. Du hast ja immer noch diesen superstabilen Turm. Von wegen. Hoppla, ich wusste gar nicht, dass ich Superstärke habe. Aber das interessierte den Superkater nicht. Leb cool, Nachmachbengel! Warte auf mich und auf meine Kätzchen! Doch der Kater war schon verschwunden. Und der Turm bröckelte. Oh nein, der Turm stürzt gleich ein. Superhunde, volle Pfotenkraft. Nun schlugen Rocky und Sky ihre Pfoten aneinander. Wahnsinn! Ich hab den Röntgenblick. Ich kann durch den Turm hindurchsehen. Ryder, der Bürgermeister und die Kätzchen sind noch auf dem Turm. Und dieser schwankte sehr hin und her. Besorgt blickte Sky hinauf und richtete ihre Pfotenkraft auf den Himmel, an dem sich sofort einige Wolken zusammenschlossen. Wahnsinn! In deren Mitte es blitzte. Ich kann das Wetter ändern. Ich weiß was, damit der Turm nicht umfällt. Sky wirbelte hinauf und schaffte es mit ihren Windreiterflügeln, den schwankenden Turm zu stabilisieren. Gut gemacht, Sky! Aber trotzdem bröckelten weiter Teile ab. Oh nein! Erschrocken suchte Bürgermeister Besserwisser mit seinen Chaoskätzchen Schutz in dem Riesenbecher. Ich glaube, der Turm ist doch nicht so stabil, wie wir gedacht haben, Kätzchen. Als dieser auch schon vom Turm rollte. Aber jetzt vereinten Zuma und Rubble ihre Kräfte. Superblase! Die Blase stieg auf, erwischte den Becher, schwebte mit ihm hinunter und landete im Meer, gleich neben der Einsatzzentrale. Gefangen, Kumpel! Nachmach, Kumpel. Das finde ich gar nicht so schlecht. Der Riesenturm brach nun endgültig zusammen. Oh nein, der Turm stürzt auf unsere Zentrale. Rasende Kugel, los! Rubble wurde zu einer goldenen Kugel, nahm Anlauf und prallte so geschickt gegen den Riesenturm, dass dieser nicht auf die Zentrale, sondern ins Wasser stürzte. Oh oh! Als letztes kam das Teleskop. Aufgefangen! Erleichtert kletterte Bürgermeister Besserwisser aus dem Becher. Meine goldigen Kätzchen, wir sind gerettet! Glück gehabt, ihnen ist nichts passiert. Doch nun lief Tilly täglich, die natürlich alles gefilmt hatte, auf den Bürgermeister zu. Warum waren Sie der Gehilfe der bösen Katze? Das war ich nicht. Und warum tragen Sie dann das gleiche Kostüm? Eine wirklich gute Frage. Gut, bringen wir das Teleskop zur Sternwarte zurück. Bald war alles wieder da, wo es hingehörte. Toll, wie Sie das Teleskop tadellos festschrauben, Herr Bürgermeister. Oh, und als nächstes müssen wir die Trümmer des tollen Turms wegräumen. Auch das noch. Oh. Aber erst einmal richteten sich alle Blicke zum Himmel, wo es zu leuchten begann. Wie Sie sehen, Tilly, sind die Leute total begeistert von dem Sternschnuppenregen. Und was sagen Sie dazu, dass die Superhunde verhindert haben, dass der Riesenturm auf die Abenteuerbucht fällt? Riesenturm? Davon hatte Bürgermeisterin Gutherz oben auf dem Berg gar nichts mitbekommen. Ich freue mich, dass ihr das Teleskop rechtzeitig zurückgebracht habt. Im Gegensatz zu Captain Tollpatsch. Wenn mal wieder ein Superbösewicht ihr Teleskop klaut, ein Anruf reicht. Wer war der böse Kater überhaupt? Keine Ahnung, Chase. Aber ich fürchte, dass wir ihn wiedersehen werden. Tilly täglich öffnete die Tür ihres Übertragungswagens, wo ihr ein sehr verschlafen aussehendes Kätzchen entgegenblinzelte. Kater Kian, du hast doch nicht etwa die tollste Geschichte aller Zeiten verschlafen. Aber andererseits wäre es für ein Kätzchen zu gefährlich gewesen. Den leuchtenden Zahn ihres Kätzchens, der nun aufblitzte, bemerkte sie nicht.